Die Korrespondenztheorie der Wahrheit versagt hier ganz offensichtlich. Und für die Geschichten der Wissenschaft gibt sie auch nicht viel mehr her. Das uralte Muster ist hier: Wann immer etwas Neues entdeckt wird, erfindet und benennt man etwas, was dafür verantwortlich sein soll. Das begann im Zeitalter der Alchemie, als man die Brennbarkeit und das Wärmeverhalten von Stoffen durch feinstoffliche Substanzen oder Fluida, wie dem Phlogiston genannten Feuerstoff, erklärte. Und es setzte sich fort beispielsweise im Postulat eines Äthers als dem Medium, in dem sich Lichtwellen ausbreiten. Und die damaligen Forscher glaubten, dass den von ihnen erfundenen Namen wirkliche Dinge entsprächen, bis wieder etwas Neues entdeckt und irgendein anderes Ding benannt wurde. Heute werden Felder und Quarks für reale Dinge gehalten und man fragt sich, wie lange dies so sein wird. Die Sprache erschafft unsere Welt und ist ihr fließender, wandelbarer, schönfärberischer Spiegel. In den letzten Briefen haben wir uns angesehen, wie wir unsere Welt in unserem Körper erfahren. Wir haben auch gesehen, dass wir durch unsere Sinne nicht eine da draußen fertig vorliegende Welt wahrnehmen. Unsere Sinne interagieren mit etwas und daraus entsteht eine Welt. Die Sprache spielt eine wichtige Rolle bei diesem Welterschaffen, das wir alle jeden Augenblick tun, ohne überhaupt zu realisieren, dass wir es tun. Nehmen wir ein schon mehrfach verwendetes Beispiel. Was ist rund, orangefarben und hat beim Hineinbeißen einen süß-aromatischen Geschmack? Da haben wir drei verschiedene Wahrnehmungen, zu denen zwei unserer Sinne beitragen. Rundheit, orangefarben, süß-aromatisch. Irgendwie bringen wir diese zusammen und sagen dann Apfelsine. Unser Geist bündelt ein paar Empfindungen und gibt diesem Komplex dann einen Namen. Der Autor Jorge Luis Borges sagt dazu: Wir berühren eine runde Form, sehen einen sonnenuntergangfarbenen Fleck, unseren Mund erfüllt eine prickelnde Süße und dann sagen wir irrtümlich, diese drei Dinge seien eins. Folgerichtig fragt er sich: Warum bilden wir kein Wort, ein einziges Wort, für die Wahrnehmung des Gebimmels von Kuhglocken vor dem Sonnenuntergang in der Ferne? Wird dir jetzt allmählich klar, wie fließend unsere Wirklichkeit sein könnte und wie wir diesen Fluss mittels der Sprache entweder eindämmen und anhalten oder befreien können? Unsere Sprache fixiert nicht nur unsere Welt, sondern sie erschafft auch neue Welten. Borges Vorschlag ist gar nicht so weit hergeholt. Wie würdest du das Gefühl nennen, mit dem wir an einem Spätherbstnachmittag einem südwärts ziehenden Flug Gänse nachblicken? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn eine Mutter ihrem scheidenden Sohn nachwinkt, der ins Ausland geht und vielleicht nie zurückkommt? Traurigkeit trifft es nicht genau, Wehmut auch nicht. Wir haben kein Wort für dieses Gefühl. Vielleicht hast du auch noch nie daran gedacht, dass am Gefühl dieser beiden und ähnlicher Situationen etwas gleich ist. Die Japaner hingegen haben ein Wort dafür: Jugen. Jugen bezeichnet ein Gefühl von Harmonie und zugleich unauslotbarer Tiefe und Schönheit. Und jetzt, da du das Wort kennst, kannst du das Gefühl vielleicht künftig wiedererkennen und dann sagen: Ich fühle mich heute Jugend. Während meiner Forschungsarbeiten am Massachusetts Institute of Technology saß ich einmal mit einem anderen Biologen im Café und wir unterhielten uns sehr angeregt über die spirituellen Lehren Gurdjieffs, die wir gerade für uns entdeckt hatten. Ich versuchte ihm eine Erfahrung zu erklären, die ich gemacht hatte, irgendetwas mit Verliebtsein, soweit ich mich erinnere, fand aber nicht recht die Worte dafür. Er sagte zu mir: Wenn du es mir nicht beschreiben kannst, hast du es auch nicht erlebt. Ich war sehr verblüfft. Ich wusste, dass ich es erlebt hatte. Ich wusste genau, wie sich das anfühlt. Das Gefühl war sogar jetzt wieder da, während ich es zu schildern versuchte, nur hatte ich eben keine Worte dafür. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht wahr? Wir müssen unsere Einstellung gegenüber der Sprache wirklich genau befragen. Unser automatischer Glaube an die Korrespondenztheorie der Wahrheit und damit der Sprache verzerrt ständig unsere Erfahrung, und das musst du erst einmal wirklich gesehen und gefühlt haben. Wir glauben mehr an das, was wir sagen und denken, als an unsere tatsächlichen Wahrnehmungen. Wir sind sogar meistens so sehr in unseren Worten befangen, dass wir nicht einmal mitbekommen, was wir tatsächlich sehen und hören. Mach es dir immer wieder einmal klar, vielleicht wenn du auf der Straße gehst. Sei ganz bei dir selbst und sieh. In allen Situationen des wirklichen Lebens hängt die Wahrheit auch der einfachsten Sätze vom jeweiligen Zusammenhang ab. Gerüchte und Klatsch leben davon, dass sie dieses Prinzip umgehen. Sie reißen etwas, das jemand gesagt hat, aus dem Zusammenhang und bringen es dann als wahr in Umlauf. Die Bedeutung dessen, was wir sagen, liegt nicht nur in den Worten, sondern ist durch eine ganze Reihe von Nebenumständen bedingt. Tonhöhe, Lautstärke, Zeitmaß, Augen- und Kopfbewegungen, Gesichtsausdruck, Gebärden, Körperhaltung und so weiter. Man bezeichnet sie als die paralinguistischen, außersprachlichen Elemente des Sprechens. Mir ist zum Beispiel das Telefonieren lange Zeit schwer gefallen, weil ich meine Gesprächspartner dabei nicht sehen konnte. Schließlich ging mir auf, dass ich zum Telefonieren einfach eine ganz andere Art des Sprechens und Zuhörens erlernen musste.